Lautenberg des südkoreanischen Senders CBS hält das Notmaßnahmenkomitee für die Industriezonengesetzung am 22. Juni in Seoul eine Sitzung ab und erklärte, dass es dafür kämpfen wird, die südkoreanische Regierung zur aktiven Entschädigung für die Unterbrechung des Betriebes der Industriezonengesetzung aufzufordern.